Herr, wir nehmen ein das Land. Halleluja. Das heißt in Jesaja 54, mache weit den Raum deines Zeltdeckes und deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, Gott sagt dir, spare nicht, sondern mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Herr, der Heerscharen ist sein Name und dein. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Halleluja. Vater, wir danken dir. Halleluja. Danke, Herr, dass du bist unser Gemahl, Herr, du bist unser Schöpfer. Danke, Herr, dass du uns gemacht hast und dass du uns genau an den Platz hingesetzt hast, wo wir sind. Und ich danke dir, dass du keine Fehler machst und keinen Fehler gemacht hast. Und selbst wenn dir vielleicht manchmal es vorkommt, du kannst dich, wie soll ich mich jetzt noch nach rechts und links ausbreiten, sagt Gott dir heute Abend, Halleluja, schau nicht zurück, sondern sieh die Weite, sieh das weite Land um dich herum, sieh das weite Land. Ich habe ein weites Land um dich herum gegeben, ein weites Land. Ich habe nicht ein enges Land und ein Gefängnis dir gegeben, sondern weites Land, sag mal weites Land. Weites Land. Und Gott ermutigt uns heute, wirklich dieses Land einzunehmen und Schritte auf dieses Land zuzugehen und sich nicht zurückschrecken zu lassen von den Feinden, die vielleicht da drin sitzen noch. Denk an die Kundschafter. Und 10 waren drin oder 10 kamen zurück und nur 2 hatten einen guten Bericht. Und ich glaube, wir wollen alle zu diesen 2 gehören, die einen guten Bericht haben. Einen guten Bericht, dass das Land gut ist, dass das Land fruchtbar ist, dass der in uns ist, größer ist als der noch vielleicht in diesem Land teilweise sitzt. Aber was geschah was hat das Volk Israel gemacht? Sind sie zurückgewichen? Nein, sie sind, jedenfalls, genau, die beiden, sind in das verheißene Land reingegangen und mit einem Teil des Volkes und sie haben dieses Land eingenommen. Also dieses Land, das Gott dir gezeigt hat und das dein Land ist. Gott sagt dir heute Abend wirklich, ich habe es dir gegeben, ich habe es dir vor die Füße gelegt. Und wenn du fragst, dann weißt du, du kennst dein Land, du kennst dein Land, du kennst dein Land. In deinem Geist weißt du, welches Land es ist. Und Gott sagt dir heute wirklich, schau nicht zurück an früher, wo es vielleicht nicht irgendwie geklappt hat oder schwierig war, sondern ich habe dir heute einen neuen Auftrag gegeben, dieses Land zu besetzen und dieses Land einzunehmen. Denn es ist dein Land, das ich dir gegeben habe und es ist euer Land, das ich euch gegeben habe. Es ist nicht nur auch jedes kleine Land, sondern es ist unser Land, das du uns gegeben hast. Und Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dieses Land ausgebreitet vor uns liegt und dass wir nur hineingehen müssen und nehmen müssen. Halleluja. Und weißt du, in dem Moment, in dem du gehst und losgehst, fliehen die Feinde. Sie machen sich vorher groß und schreien, komm nur nicht, wage es nicht, in mein Land zu gehen. Wenn du das machst, dann bist du des Todes, was auch immer. Aber es ist eine Lüge. Der Feind lügt immer. Weißt du, dass er immer lügt? Er lügt immer. Er macht sich groß. Er schreit, wie Goliath geschrien hat, den David angeschrien hat. Wenn du mir noch näher kommst, dann werde ich dich, was weiß ich, völlig platt machen. Und David hatte keine Angst. Es ist so gewaltig. David kannte seinen Gott. Und du kennst deinen Gott. Und du hast eine Steinschleuder. Mit mindestens 5 Steinen drin. Halleluja. Und die nimmst du. Und wie auch immer der Goliath heißt, der sich dir entgegenstellt, auch für euch am Livestream, er hat zu fliehen und er geht, weil er schon besiegt ist von unserem Herrn der Herrlichkeit. Halleluja, Herr, ich danke dir. Boah, ich danke dir für die Herrlichkeit, die heute Abend hier ist. Ich danke dir, dass du uns eintauchen lässt, einfach noch tiefer, tauch noch tiefer ein in seine Herrlichkeit, in seine Gegenwart. Er möchte uns völlig einfach durchfluten, in Besitz nehmen. Halleluja. Fürchte dich nicht von dieser kompletten Inbesitznahme des Heiligen Geistes, weil es ist das Beste, was uns passieren kann, wenn der Heilige Geist uns komplett hat und komplett erfüllt. Oh, nichts mehr da ist, weißt du, wenn sich kein Gedanke mehr da oben regt, wenn du nur sagst, Herrlichkeit, Herrlichkeit, alles ruft Herrlichkeit, weißt du, in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit, in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit, in dir ruft alles Herrlichkeit, weißt du das, in dir, in deinem Geist, deinem echten, wiedergeborenen Menschen ruft alles Herrlichkeit, alles Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist da und die Herrlichkeit ist Realität. Sie ist Realität, sie ist der Raum, in dem Gott wohnt. Und du lebst im Raum, in dem Gott wohnt. Du bist ja wiedergeboren. Halleluja, du bist ja von Neuem geboren. Und zwar nicht hier ein bisschen aufgepepptes Leben auf dieser Welt zu haben, sondern du bist in einen ganz neuen Raum hineingeboren, in den Raum Gottes. Halleluja, ich danke dir, dass der Raum Gottes hier ist. Und dass wir empfangen, oh, empfang alles, empfang neue Stärke, da ist neue Stärke auch, um dein Land einzunehmen, da ist neue Kraft, da ist seine Gegenwart, da ist Weisheit, da ist Gelingen. Oh, nimm das alles ein, ist alles da, es ist, ja, Halleluja, wir lernen das, weil ich auch, weißt du, auch hier in den Intensivabenden, sensibel zu werden für die geistliche Realität. Halleluja, weil wir sind Geist aus Gott geboren. Und Geist ist dominant über alles Sichtbare. Und alles, was wir im Geist empfangen, wirkt sich auch aus auf unseren Körper und auf unsere Seele. Halleluja, danke, Herr, dass wir empfangen. Oh, Halleluja. Weißt du, wir sind große Geber und wir sind große Empfänger. Halleluja. Oh, danke, Herr. Oh, da ist ganz viel Freude. Oh, das Leichtigkeit. Leichtigkeit, Leichtigkeit, Leichtigkeit. Oh, Leichtigkeit. Oh, du kannst entspannen. Der Gott ist da. Gott ist da. Du bist nicht alleine, du kämpfst nicht alleine deinen verbissenen Kampf. Weil Gott ist da. Und er ist der Sieger. Er ist der Sieger. Halleluja. Und er hat schon gesiegt. Mit ihm stehst du im Sieg. Halleluja. Danke. Danke. Oh ja, empfang. Es fließt. Manche empfangen jetzt Eindrücke auch, Worte von Gott. Empfinde auch, ist jemand da und du warst in der letzten Zeit so mit Verdammnis angegriffen, Verdammnisgedanken, dass du nicht gut genug bist oder es nicht packst und alles falsch machst. Genau, und Gott möchte dich stärken. Wer war mit Verdammnis einfach angegriffen, wo du genau, ständig verurteilt wurdest in Gedanken. Genau. Willst du dich melden, genau, und herkommen? Ja, komm. Halleluja. Und wir brechen jetzt diesen bösen Geist der Verdammnis in Jesu Namen. Ich breche jetzt in Jesu Namen diese Macht der Verdammnis, alle diese verdammten Gedanken. Ich sage, sei frei und los jetzt in Jesu Namen. Schluss jetzt. Ich stoppe die Gedanken jetzt in dem Namen Jesus. Schluss, sei frei, sei los davon in Jesu Namen. Stopp, sage ich in Jesu Namen. Und ich setze die Annahme Gottes und die Liebe Gottes frei zu dir, Halleluja, und in dir. Und er sagt, du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Halleluja, Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Liebe. Halleluja, danke, Herr. Und ich segne dich mit seiner Annahme und mit seiner Liebe. Und mit einer harten Stirn, dem Feind zu widerstehen und dir nichts gefallen zu lassen. In Jesu Namen, und aufzustampfen und sagen, nein, nicht mit mir. In Jesu Namen. Amen. Und Amen. Amen. Halleluja. Wer hat noch etwas empfangen? Wer hat ein Wort von Gott empfangen? Ja. Ich habe ein Eichhörnchen gesehen und Gott sagte zu mir, von den Eichhörnchen kann man Folgendes lernen. Wenn Gefahr kommt, dann fliehen sie nach oben. Und wenn, bei, ja, zack, zack, sofort nach oben. Und wenn wir in Gefahr sind, also mir geht es so, wenn ich in widrigen Umständen bin, dann ist der erste Angriff vom Feind immer meine Gedanken. Und wenn ich da nicht in den Geist gehe, dann gute Nacht um 6. Und dieses Spielchen spiele ich nämlich nicht mehr mit, sondern ich mache es gleich wie die Eichhörnchen. Ich gehe sofort in den Geist. Da kommt göttliche Ordnung in meine Gedanken und ich werde wieder geerdet und ich weiß, wer mein Herr ist und wer ich in Christus bin. Also, von den Eichhörnchen können wir lernen. Dann habe ich gerade noch gegoogelt. In den Mythologie, da stehen die Eichhörnchen für Neugierde und für Wendigkeit und für Fruchtbarkeit. Das bedeutet auch, wenn wir uns immer nach oben gut, denn da sind wir auf fruchtbar dann. Halleluja. Also, wir gehen nach oben. Nach oben. Komische Gedanken nach oben. Halleluja. Und bringen oben, von oben, ganz viel Frucht. Halleluja. Danke, Jesus. Also, du weißt, wo dein Weg hingeht, wenn es mal brenzlig wird. Halleluja. Wer hat noch was empfangen? Halleluja. Also Gott hat mich was gefragt und ich habe das Gefühl, dass auch für uns alle, er hat einfach gefragt, bist du bereit für noch mehr Intensivität? Intensität, ja, er möchte einfach noch intensiver kommen, noch intensiver auch uns durchdringen, noch viel intensiver. Und er fragt jetzt jeden von uns, bist du bereit für mehr Intensität? Bist du bereit, mich noch viel intensiver zuzulassen, jetzt, gerade jetzt und... Kein Stöpsel mehr im Alltag, nicht mehr auf andere Sachen bauen oder so, ne? Sondern wirklich, lass mal den Stöpsel drin, ja? Und ja, lass dich jetzt einfach mal drauf ein, ja? Er will wirklich jetzt sich durchdringen mit seiner Intensität, mit neuer Intensität, wie du es noch nicht kanntest, ja? Und das ist auch wie die, ich habe im Lobpreis bei dem Zungengebet, da war auch Leinen los, ja, die Leinen sind los, also worauf wartest du jetzt noch, ja? Wir brauchen wirklich diese Intensität Gottes in uns, um wirklich jetzt vorwärts zu gehen, uns treiben zu lassen vom Wind. Er will uns durchdringen, ja, total. Halleluja, und ich sehe so gerade, wie der Wasserpegel ansteigt. Halleluja, Halleluja. Willst du mehr? Ja. Willst du mehr Wasser? Oh, danke, Herr, für Wasser. Danke, nicht nur bis zu den Knöcheln, sondern bis zu den Knien und bis zur Brust, Herr, und bis wir nicht mehr laufen können, sondern nur noch schwimmen können. Herr, ich danke dir. Halleluja. Weißt du, du kannst bei ihm wirklich die Kontrolle loslassen. Wir lassen die Kontrolle los. Sonst brauchst du im natürlichen Leben natürlich gewisse Kontrolle. Aber weißt du, wenn es im Reich Gottes, ums Reich Gottes geht, Halleluja, bei ihm kannst du loslassen. Und es ist ganz wichtig, dass wir lernen, loszulassen. Und Gott zu lassen. Oh Herr, wir lassen dich. Du lässt ihn. Du lässt ihn. Herr, wir lassen dich. Oh, danke, Jesus. Danke, danke. Oh, danke, Vater. Danke, Jesus. Oh, du hast noch einen Eindruck. Das Stichwort durchdringen hat mich jetzt veranlasst, doch aufzustehen. Das war während des Lobpreises, wir beten ihn an. Und da habe ich öfters, ich nenne es jetzt mal den Konflikt oder einfach, ich denke, was beten wir außen, dann ist doch in mir. Und dann switche ich nach innen, habe ich jetzt auch bewusst gemacht. Das sind zwei verschiedene Wirkungen. Und da war ich so richtig froh, wie du endlich mal angefangen hast, das Reich Gottes in uns. Dann später hast du den Text mal, wenn ich es richtig verstanden habe, gebracht. Wenn ich innerlich anbete, das Himmelreich ist ja in mir, dann erlebe ich, ja, dass ich wirklich das alles aussehe. Jedes Atom wird von ihm durchdrungen bis ja, also an die physische Grenze der Haut, aber das ist keine Grenze mehr. Es strahlt nach außen. Das, was sich Aura nennt, also nicht, dass mich jemand jetzt als Esoteriker verdächtigt, war ich mal, aber das heißt ja einfach Ausstrahlung. Und dass wir diese Ausstrahlung einfach auch rauslassen, oder wir brauchen sie nicht rauslassen, sie tut selber, wenn wir das Reich Gottes, den Himmel in uns, Christus in uns anbeten. Und wenn ich dann wieder nach außen switche, da erlebe ich dann die Gemeinschaft der Heiligen. Einfach Christus in der Mitte, die Gemeinschaft nach außen von den Heiligen auch getragen zu werden. Also beides ist wichtig, aber eben erstmal in uns. Und es geschieht dann automatisch. Wir können es gar nicht verhindern, dass diese Ausstrahlung passiert. Und ich denke, das ist gut, wenn wir die mal zulassen. Also ich hatte auch noch was. Je mehr du dich im Himmel aufhältst, desto mehr bringst du den Himmel auf die Erde. Und ich hatte so ein Bild wie Jesus mit uns allen. Also er hat uns an seine Hand genommen und er hat uns in einen wunderschönen Garten geführt im Himmel. Es war ein wunderschöner Garten, ja, mit vielen schönen Blumen, Bäumen, Sträuchern, alles wunderschön, Vögel. Und ich habe einfach diese Sounds gehört, diesen Lobpreis, diese Anbetung. Alle haben Gott gepriesen, ihn angebetet. Sogar das Gras, die Blumen, die Vögel haben ganz besonders schöne Lieder gesungen, ja. Und einfach die ganze Natur auch da oben, ja. Und auch wir und die Engel auch noch. Und es waren sehr schöne Sounds. Und jeder einzelne von uns hatte einen ganz speziellen, wunderschönen Sound. Ja. Und das heißt auch, dass jeder von euch wunderschöne Stimme hat und wunderschönen Sound hervorbringt, wenn er den Herrn preist. Ja. Amen. Amen. Also ich sah die Deutschlandkarte und die Weltkarte und ich sah die wichtigsten Städte auf dieser Karte drauf. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Monopoly erinnern könnt. Da gibt es ja diese Grünhäuser und die Hotels, die roten. Und ich sah diese roten, wie die für die Glory Life Zentren stehen und die grünen für Glory Häuser. Aber es waren nicht nachher viel, viel, viel mehr Zentren. Also es waren Glory Häuser, konnte man gar nicht so. Also man konnte sie sehen, aber es war viel, viel, viel mehr. Aber die Zentren, die entstanden wie Pilze aus dem Boden. Und ich glaube, dass einfach eine neue Zeit ist, auch für die Gemeinde, wo jeder nochmal neu positioniert wird, auch wenn Ferienzeit ist, ihr hinausgeht in die Städte. Da, wo euer Fuß hintritt, ist eingenommenes Land. Und ich sehe, wie so ein Flächenbrand entsteht und wie auf einmal so aus dem Boden heraus Menschen aufstehen und Gott anbeten. Und ich sehe, wie ein Freudentanz auf den Straßen sein wird. Und Gott wird jeden von euch gebrauchen, egal wo ihr seid im Urlaub. Und es werden Zentren entstehen, es werden Häuser entstehen. Und ich glaube, dass Gott noch mal heute Abend auch schon in Vorbereitung auf die Woche einfach eine neue Positionierung und eine neue Mantel der Ausgießung für die Evangelisation ausgießen wird, weil es jetzt Zeit ist, dass wir an die Hecken und an die Zäunen gehen, um die Menschen hereinzuholen in das Reich Gottes. Jetzt ist die Zeit und er positioniert uns da, wo wir sind und zusammen. Und zusammen werden wir die Welt verändern. Ja. Hallo, streck dich nochmal gerade aus und sag, ja, Herr, ich positioniere mich für mein Umfeld in dieser Zeit. Und ich danke dir, dass ich ein Licht bin, dass ich strahlendes Licht von dir bin, das in meine Umgebung scheint. Ob ich hier bin oder im Urlaub bin, ich danke dir, dass alles verändert wird. Und ja, wo ich hintrete, ist eingenommenes Land. Und Jesus kommt überall hin, wo ich bin. Und die Menschen sind hungrig und sind durstig. Und sie kommen zu Jesus. Und sie kommen in die Gemeinde. Und wir erleben Gott wie noch nie. In Jesu Namen. Amen und Amen. Danke, Herr. Eine neue Zeit. Eine neue Zeit. Oh, eine neue Zeit. Eine Zeit des Geistes Gottes. Wo all unser fleischliches Sein, das wir noch haben, einfach abfällt. Wo der Heilige Geist immer mehr und immer mehr durch uns hervorkommt. Wo unser Verstand so komplett ausgeschaltet ist, dass du nicht mehr weißt, was du tun oder sagen sollst. Und das ist gut. Weil dann weißt du, was dann passiert. Weißt du, was dann passiert? Weißt du es? Dann kommt der Heilige Geist hervor. Mit Macht. Mit Kraft. Mit Blitz. Mit Donner. Mit seiner Wirksamkeit. Aus deinem Mund strömen Worte, die du noch nie gesagt hast. Oh, du strahlst. Oh, du strahlst die Wirksamkeit Gottes aus. Oh, du verkörperst ihn. Heilige Geist geht umher und er wirkt. Er wirkt in dir. Er nimmt Ängste weg. Er nimmt Bedenken weg. Er nimmt Blockaden weg. Weißt du, er wirkt. Und es ist anders, als wir uns das vorstellen könnten. Und er möchte nur eines. Nur eines. Sei offen. Sei offen. Sei einfach offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Sei offen. Weißt du, öffne dich, öffne dein Herz, öffne dich. Magst du dich mal öffnen, mal ausstrecken? Öffnen. Weißt du, er sagt dir, öffne dich. Öffne dich für mein Wirken. Fürchte dich nicht. Oh. Oh, es wird eine herrliche Zeit werden. Es wird eine herrliche Zeit werden. Die Zeit des Heiligen Geistes ist da. Oh. Nicht mehr aus eigener menschlicher Kraft, nicht mehr aus eigenem menschlichem Verstand, sondern aus dem Geist Gottes. Total übernommen. Weißt du, total übernommen. Und spürst du, wenn ich sage total übernommen, wie dein Herz sich ausstreckt. Wie dein Herz sich sehnt danach, vom Heiligen Geist komplett übernommen zu sein. Oh. Der Heilige Geist, er spürt dein Sehnen. Er spürt, wie dein Herz sich ausstreckt. Und er macht es. Er tut das, was notwendig ist. Und es ist gut. Es ist einfach nur gut. Einfach nur gut. Einfach nur gut. Einfach nur gut. Oh, danke, danke, danke, Herr. Danke. Danke, Herr, für diese Gnade. Für diese Gnade. Danke, Herr. Danke für diese Gnade. Danke, Herr. Danke, Herr. Du bist einfach nur gut. Einfach nur gut. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Sag mal danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh ja, freu dich. Freu dich auf alles, was kommt. Freu dich. Zeit der Freude. Zeit der Freude. Zeit der Freude. Oh, Zeit der Freude. Zeit der Freude. Zeit der Freude. Oh, danke, Herr. Danke. Danke. Danke. Amen. Das ist ziemlich gut hier. Weißt du, ich glaube, wir sprechen schon länger davon, aber ich glaube, dass jetzt einfach Gott sagt jetzt einfach, es ist Zeit der freundlichen Übernahme. Ja, ich will Gott will, er will übernehmen. Weißt du, Gott will übernehmen in deinem Leben. Er will, dass wir ihn wirklich alles tun lassen und dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und sagen, Herr, wir geben uns dir völlig hin. Mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, mit allem, was wir tun, wir geben uns dir hin. Weißt du, weil ich meine, die Astrid hat es gerade auch gesagt, weißt du, es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres. Du könntest nie glücklicher sein, als wenn Gott dich übernimmt. Weißt du, das geht nicht. Weißt du, ja, weißt du, Glück ist und Zufriedenheit ist, wenn du von Gott übernommen bist. Weißt du, das ist ein göttliches Leben. Das ist ein göttliches Leben. Wenn du versuchst, es selber zu machen, weißt du, früher oder später, es wird schwierig, es wird kompliziert. Aber wenn Gott übernehmen kann, ja, wenn er es schafft, bei dir, ja, zu übernehmen, weißt du, dann wird unser Leben einfach, dann wird es leicht, dann flutschen die Dinge, Aber ja, und wie machen wir das? Wie machen wir das? Es klingt so simpel und für die Seele ist es halt einfach oft herausfordernd. Wir geben uns ihm wirklich immer wieder bewusst hin. Ja? Also wir demütigen uns, unsere Seele vor Gott. Vor Gott. Also wir, ja, das ist halt, deiner Seele gefällt es nicht. Ja? Unsere Seele ist halt so aufgewachsen, unsere Seele ist so programmiert, dass sie immer, sie will irgendwie selber und dann will sie auch noch stolz sein und das habe ich geschafft und hier habe ich was erreicht. Aber weißt du, letztlich geht es nur darum, was Gott durch uns erreichen konnte. Ja, letztlich geht es nur darum, wie Gott durch uns wirken konnte. Ja, weil wir selber, ich meine, du erlebst es immer wieder, weißt du, wir können nicht aus unserer eigenen Kraft Kranke heilen. Wir können auch keine Dämonen austreiben aus eigener Kraft. Weißt du, wir können aus eigener Kraft eigentlich gar nichts tun. Ja, wir können aus eigener Kraft gar nichts tun. Also deswegen, lass dich übernehmen. Lass dich übernehmen, ja, und gib dich wirklich deinem Vater immer wieder hin und sag ihm wirklich, weißt du, du kannst es jeden Morgen oder zwischendurch immer wieder ihm sagen, Herr, übernimm mich. Ich will, dass du mich wirklich benutzt. Ich will ein Werkzeug sein in deinen Händen. Ich will wirklich ein Gefäß sein, durch das du ungehindert durchfließen kannst. Ja. Durch das du ungehindert durchfließen kannst, weißt du, ohne ungetrübt, unverzögert, ja, wo Gott wirklich durchfließen kann. Wo Gott durchfließen kann, dass wenn du unterwegs bist beim Einkaufen oder an deiner Arbeitsstelle, weißt du, und du bekommst Eindrücke vom Herrn, Worte weiterzugeben oder du bekommst Eindrücke vom Herrn für Leute zu beten, weißt du, dass es wirklich ungehindert, ungefiltert durch uns durchfließen kann. Weißt du, das möchte ich, dass nicht mein Verstand irgendwie sich ständig einschält und überlegt, ist es jetzt vom Herrn, ist es nicht vom Herrn, Herr, gib mir ein eindeutiges Zeichen. Weißt du, sondern dass, dass es einfach fließt, dass ich nicht mehr überlegen muss, ist es jetzt vom Herrn, ist es nicht vom Herrn, sondern dass es wirklich rauskommt, ja, dass es wirklich rauskommt, dass ich wirklich später dann einfach feststelle, wie genial Gott es wieder gemacht hat, ja, wie genial er auch Dinge um mich rum verändert hat, um mich rum bewegt hat, ja, dass wirklich, ja, Situationen oder Begegnungen einfach mit anderen Menschen auch zustande kommen, so zustande kommen, dass du ja ihnen das Evangelium weitergeben kannst oder dass du für sie beten kannst, ja. Weißt du, Gott macht es, Gott tut es alles, ja. Gott tut es alles und er will einfach von uns, dass wir uns ihm hingeben, dass er, weißt du, wir sind ja auch nicht irgendwie für uns allein auf dieser Welt, sondern Gott orchestriert uns ja als Leib, ja. Er orchestriert uns, weißt du, dass jeder da, wo er ist, an seinem Platz wirklich optimal wirken kann, ob sie optimal wirksam sein kann für Gott, ja. Weißt du, und er ist der Dirigent, der das wirklich alles harmonisch zusammenfügt, ja. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn jeder Einzelne wirklich hingegeben ist und jeder Einzelne wirklich Gott völlig durch sich fließen lässt, ja. Dann kann er wirklich uns führen, dann kann er uns leiten, ja. Und weißt du, dann entsteht auch wirklich dieses große Bild, ja, ich meine, das Bild wird immer größer, es ist hier, weißt du, als Gemeinde, ja, in uns als Gemeinde wirkt Gott, ja, Gott wirkt im Leib hier in Deutschland, in unserem Land, ja, und Gott wirkt im Leib weltweit, ja, und er fügt es zusammen, weißt du, er bewirkt es, ja, weißt du, und wir beobachten ja gerade, dass wirklich Gott auch weltweit einfach sich ausgießt, dass wirklich Bewegungen gibt, die wirklich Gott initiiert, die entstehen, weißt du, für ein frisches Wirken, wo Gott einfach wieder neu wirkt, wo er frisch wirkt, wo er sich frisch ausgießt mit Dingen, die wir noch gar nicht kennen. Weißt du, die wir noch gar nicht kennen, ja? Deswegen, weil es hilft dir nur bedingt, wenn du die Kirchengeschichte studierst, ja? Ich meine, das kann dir nur so weit helfen, dass du wirklich weißt, ich muss offen sein für Neues, ja? Weil Gott tut immer wieder Neues, ja? Wir können nicht festhalten an dem, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Das bringt uns nicht weiter, ja? Das bringt uns nicht weiter, sondern wir müssen offen sein für das, was Gott im Jetzt, im Hier und im Heute tut, ja? Was er heute tut, ja? Und deswegen, weißt du, gib dich ihm hin, lass dich übernehmen, ja? Füll dich. Ich hatte vorher noch das Bild, weißt du, wie Gott uns füllen will, weißt du? Und weißt du, Gott braucht nicht irgendwie einen riesen Trichter, damit er bei dir irgendwas reinkriegt, ja? Sondern weißt du, wenn du wirklich nur dich minimal öffnest, wenn er bei dir nur irgendeinen Spalt findet, weißt du, dann fließt schon voll rein. Also Gott will uns so gerne geben, er will uns so gerne überschütten mit all dem, ja, mit all dem, was er bereitet hat, ja. Er will es uns wirklich geben, er will es reinfüllen in uns, ja, und er gießt es in uns rein, damit es wieder durch uns weiterfließen kann, ja. Und das ist unser Leben. Wir lassen uns füllen, wir lassen uns übernehmen von Gott und wir geben es weiter. Also die Welt braucht es so dringend. Die Welt braucht es wirklich so dringend, weißt du, die brauchen dieses Leben, ja, und Gott will es wirklich durch uns zu den Menschen fließen lassen, ja, also geben wir es weiter. Amen. Ja, lass dich füllen, weißt du, lass dich einfach nochmal richtig füllen hier, weißt du, das ist wirklich, das ist so wichtig, sich füllen zu lassen, weißt du. Klingt immer so einfach, ja, gib mir was Schlaues, ich füllen lassen, kenne ich. Aber weißt du, ich meine, gerade wenn du immer so, wenn du das kennst, immer so, ja, die Predigt habe ich schon gehört, jetzt gib mir mal was Neues, ja. Meistens, wenn du die Leute anguckst, dann siehst du, ja, wenn du wirklich zugehört hättest, würde es vielleicht schon anders aussehen. Weißt du, und es ist nicht schlimm, weißt du, man muss das öfters hören, es muss tief fallen, weißt du, du musst gefüllt sein davon, weißt du, du musst voll sein vom Wort, weißt du, ganz ehrlich, so muss wirklich so voll sein mit dem Wort wie der Bobby, weißt du, wo es einfach nur aus dir rausfließt, wo du gar nicht mehr wissen musst, wo steht es, sondern du kannst es schon frei zitieren. Nicht, dass es muss jetzt nicht unbedingt auswendig genau, weißt du, es muss voll von dir sein, es muss aus dir sprudeln, weißt du, es heißt im Wort, was das Herz voll ist, geht der Mund über, weißt du, Weißt du, wenn dein Herz voll ist von Jesus, weißt du, dann musst du auch nicht, ah ja, okay, wie kann ich evangelisieren, wie kann ich den Leuten von Jesus erzählen, weißt du, dann kommt es einfach raus. Dann kommt es einfach raus, weißt du, dann ist einfach in allem, was, womit du dich beschäftigst, schaust du einfach nur, hey, siehst du es einfach nur, weißt du, aus dem Blickwinkel von Jesus, weißt du. Und, weißt du, es ist, ich glaube, es wurde auch ein paar Mal schon gesagt, es ist wirklich wichtig, du musst die Zügel loslassen, weißt du, du musst einfach loslassen und ihn machen lassen. Weil, ich habe irgendwie gerade so eine Romanreihe gelesen, da geht es auch um irgendwie ein bisschen, ja, gibt es immer irgendwelche Schlachten und das sind auch irgendwelche Christen, also Mittelalter, irgendwie sowas. Aber irgendwie auf jeden Fall müssen die dann immer zum Kampf ziehen und was weiß ich, und da sind auch irgendwelche alle möglichen, also ein bisschen auch mit Geistern und mit all so dämonischem Zeug und so. Aber es ist interessant, weißt du, die versuchen das manchmal erst irgendwie selber in ihrer Kraft und kämpfen da und dann gibt es dann auch herbe Verluste, die sie einstecken müssen. Aber weißt du, irgendwann sehen sie keinen Ausweg mehr und dann rufen sie nach Hilfe vom Herrn, rufen sie einfach nur, Jesus, hilf mir. Und weißt du, immer ist es interessant, wirklich immer an der Stelle, wo sie das machen, löst sich das Problem einfach. Weißt du, sie tun dann gar nichts mehr, aber es löst sich, weißt du? Und genau so ist es. Weißt du, du kannst viel kämpfen, du kannst viel schweißtreibend irgendwas versuchen, aber weißt du, wenn du einfach ihn machen lässt, weißt du, dann funktioniert es einfach, weißt du, dann kommt er, weißt du, er kommt dir ja zu Hilfe, weißt du, er hat ja gesagt, ich bin bei euch alle Zeit, weißt du, es ist nicht so, dass er im Himmel sitzt und Däumchen dreht, sondern er wartet ja nur drauf, dass wir nach ihm suchen, weißt du, aber das musst du halt, du musst dich nach ausstrecken, du kannst nicht irgendwie nur sagen, ja, okay, gibt ja dann auch so, ja, der Herr wird dann schon, hilft mir dann schon, wenn er denkt, dass ich ihn brauche oder so, nein. Muss es auch, weißt du, musst so die Initiative ergreifen, so ein bisschen, weißt du? Das heißt, glaube ich, in Sprüchen heißt ich sattel das Pferd für den Kampf, aber der Sieg kommt vom Herrn. Weißt du, das heißt nicht, dass du irgendwie nur rumsitzt und wartest, dass der Herr kommt und dir alles macht oder irgendwie so, sondern es heißt, weißt du, du sattelst die Pferde, weißt du, du sagst, okay, ich gehe jetzt den Kampf an. Und ich glaube, weißt du, es ist auch bewusst, dass Gott sagt, hey, sag du welchen Kampf, weißt du, such dir mal was aus, weißt du, nicht irgendwie nur sagen, ja, der Herr wird mir meine Berufung schon irgendwann zeigen. Ja, tu mal das, wo dir das Herz für brennt, weißt du, sag mir, wenn du sagst, hey, ich will unbedingt Lobpreis machen oder wenn du sagst, ich will unbedingt evangelisieren oder vielleicht sagst du irgendwas, aber dann geh einfach mal, weißt du, wie sattelt das Pferd und weißt du, dann darfst du halt dich nicht reinsteigen und so sagen, okay, ich muss das jetzt alles selber machen, so, ich habe jetzt gerüstet zum Kampf und so, sondern dann musst du auch loslassen, dann musst du sagen, hey, okay, aber der Sieg kommt vom Herrn, weißt du, es kommt von ihm, weißt du, und dann weißt du, weil es kommt ja alles von ihm, weißt du, auch das, was er in dich gelegt hat, es kommt alles von ihm, weißt du, wenn immer so gepredigt wird, irgendwie so, ich gesagt, ja, du musst alles loslassen und ihn machen lassen, bei mir immer so, ja, aber ich mache auch noch gern ein paar Sachen, oder? Oder das macht mir auch Spaß, oder irgendwie so, das sind ja irgendwie auch meins, oder weißt du, hast du irgendwie so, aber weißt du, er hat es ja in dich gelegt, weißt du, es ist ja alles seins, weißt du, eigentlich ist es alles seins, weißt du, wenn du irgendwas nimmst, selbst wenn du das gut kannst, die Gabe hat Gott dir gegeben, das heißt, wenn du es für dich nimmst, ist es ja eigentlich Diebstahl. Weißt du? Das heißt, weißt du, du kannst Gott alles geben von dir, weißt du, und dann kommt es auch wirklich zur vollen Fülle, weißt du, ich meine, du kannst nie das volle Potenzial von dem ausschöpfen, was Gott gelegt hat in dich, wenn du es nicht ihm gibst, weißt du, er hat es wirklich dir gegeben, damit du es mit ihm verwirklichen kannst, er hat es nicht irgendwie gegeben, damit du irgendwie das selber groß verwirklichst, und weißt du, es ist wirklich, es kommt von ihm, weißt du, das merkst du auch überall, du merkst es auch zum Beispiel in der Welt, wenn du mit zum Beispiel Künstlern oder Songwritern oder so Menschen dir mal anhörst, was die sagen, wie ihre Lieder oder ihre Bücher oder was sie auch schreiben, entstehen, die sagen, ja, irgendwo, viele geben zu, irgendwo ist dann so ein Prozess, wo es nicht mehr wirklich von mir kommt. Und bei denen ist es halt so, wenn sie jetzt Jesus nicht kennen, dann ist natürlich auch noch alle möglichen anderen Geister mit drin und ist dann auch nicht immer gut. Aber weißt du, sie wissen, hey, okay, da ist irgendwie, diese Gabe ist zwar da, aber es ist irgendwas, was noch von woanders kommt. Und weißt du, so ist es bei uns auch, weißt du, Gott hat dir Gaben gegeben, Gott hat dir Fähigkeiten gegeben, aber weißt du, er will seine Hand drauflegen und dann kommt Frucht hervor. Und genau, deswegen einfach, musst du wirklich einfach die Dinge anzugehen, aber auch irgendwo loszulassen, zu sagen, hey, Herr, übernimm du die Zügel und führ du es, weißt du, weil ich glaube, so kann er uns wirklich gebrauchen, weißt du, so kann er wirklich, und das will er, weißt du, und es ist auch in der Zeit, glaube ich, jetzt echt wichtig, dass wir wirklich aufstehen und uns auch wirklich von ihm führen lassen, weißt du, und uns von ihm führen lassen, was dran ist, wo wir reingehen sollen, welche Impulse wir setzen sollen und da wirklich auch, ja, einfach auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, einfach nicht sagen, okay, nee, das ist nichts für mich und ja, nee, ich bin mehr so der Typ. Weißt du, ich glaube, Gott will dich vielseitig einsetzen in Bereichen, wo du noch gar nicht denkst, dass du da reingehörst oder dass das was für dich ist oder ich weiß nicht. Weil, und ich glaube, da ist auch so eine, weißt du, du musst auch einfach nicht so zögerlich sein, weißt du, nicht immer so, ja, der Herr muss es mir schon ganz klar zeigen, weißt du, ich glaube, da gibt es manche Leute, die hätte Gott schon längst gerufen, aber die warten immer noch, dass der Herr sie ganz klar ruft oder irgend sowas. Ich hab irgendwie kürzlich, haben wir einen Film gesehen, es war ein Sportfilm, also Sportfilme sind, mag ich irgendwie immer, weil da kannst du irgendwie immer irgendwas lernen, ne? Und da ging es auch irgendwie auf wahren Begebenheiten und da ging es um einen, und er hat diesen Traum gehabt, der wollte hier Top-Sportler werden und so alles und hat dafür gekämpft, hat dafür geblutet und alles und dann hat er seine Chance gehabt, hat das Team hat ihn angestellt, er war wirklich ganz oben, aber halt noch irgendwie musste sich noch beweisen. Und dann hat der Trainer irgendwann gesagt, ja, so jetzt kommst du rein im Training und jetzt zeigst du mal, was du kannst. Und er stand dann so da, ich habe mir noch nicht genau angeschaut, wie ihr das hier macht, ich bin noch nicht ganz vorbereitet, hat so ein bisschen rumgezögert, statt einfach zu sagen, okay, ich gehe rein. Und hat er gewartet und dann hat der Trainer einfach gesagt, okay, zum nächsten Ersatzspieler gegangen, okay, gehst du rein. Und der hat halt die Chance ergriffen. Und dann, weißt du, in dem Film war es dann halt auch tatsächlich so, dass das nächste Szene war, Trainer hat ihn zu sich gerufen und gesagt, ja, ich wünsche dir alles Gute. Ciao, bist gefeuert. So, weißt du, und weißt du, das ist manchmal, weißt du, ist es manchmal, wenn du so eine Chance nicht nützt, ist es manchmal so, kannst du schnell vorbei sein. Weißt du, und ich meine, war dann da, ist es dann auch irgendwie gut ausgegangen, hat dann irgendwie noch eine Chance bekommen. Aber weißt du, du darfst es nicht so, weißt du, ich meine, Gott gibt dir auch immer wieder eine Chance, so ist es nicht, aber du darfst, glaube ich, manchmal, weißt du, so Impulse nicht auf die gleiche Schulter nehmen, weißt du, ich meine, es gibt, ich glaube, Reinhard Bonke hat gesagt, Gott hat ihm irgendwann erzählt, dass er der Fünfte ist, den er ausgesucht hat und das war für ihn vielleicht demütigend, aber weißt du, das heißt ja auch, dass vier Leute sind, die, wo Gott irgendwann sagen musste, okay, ich kann nicht mehr länger warten, ich muss zum Nächsten gehen, weißt du? Weißt du, ich meine, natürlich gibt es immer Gnade und du kriegst immer eine neue Chance. Aber weißt du, wenn du jede Chance irgendwie verziehen lässt, dann ist auch irgendwann, weißt du? Deswegen, weißt du, lern es wirklich, gehorsam zu sein. Du musst jetzt nicht irgendwie, musst du nicht irgendwie in Verdammnis gehen, wenn du mal nicht gehorcht hast oder wenn du gesagt hast, hätte ich da gehorcht, dann wäre ich zum Lidl und nicht zum Aldi und dann... Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir lernen, dass wir gerade in der kommenden Zeit wirklich wissen, hey, wir gehorchen, wir wissen, okay, wenn der Herr uns ruft, wir wissen auch, okay, er hat es jetzt gesagt und jetzt mache ich es auch, weißt du? Und das kannst du lernen, weißt du, du kannst auch immer mal anfangen zu sagen, okay, ich hör mal und dann gehe ich mal die Schritte und dann gewöhne ich mir dieses Zögerlichsein immer mehr ab und fange einfach an zu sagen, hey, okay, ich habe den Impuls bekommen und ich weiß, es ist vom Herrn und ich gehe dafür und ich mache das einfach. Und wenn es dann mal ein Fehler ist, dann lernst du auch draus, weißt du? Aber weißt du, einfach wirklich lernen, gehorsam zu sein, weißt du? Es ist wirklich, ich glaube, Gehorsam ist wirklich wichtig, weißt du? Gott ist das wirklich wichtig. Und deswegen ist es, glaube ich, echt wichtig, dass wir das auch lernen. Amen. Halleluja. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit immer diesen Satz gehabt, zurück zur ersten Liebe, zurück zur ersten Liebe. Und ich sage es euch ganz ehrlich, über Jahre habe ich diesen Satz nicht verstanden, weil ich dachte mir, ich habe jemanden kennengelernt, als ich Jesus kennengelernt habe, aber ich habe ihn dann noch nicht geliebt. Und es hat die Zeit lang gedauert und dachte mir, wie soll ich jetzt zurückkommen zur ersten Liebe, weil die war ja dann eigentlich ziemlich später als da, wo ich ihn kennengelernt habe. Bis es dann erst vor kurzem war, wo einer erklärt hat, es ist wirklich dieses vollkommene Übernommensein, als wo wir gespürt haben, wo wir erlebt haben, als wir quasi Jesus kennengelernt haben, dieses Puh, Also bei mir war es so, ich habe mich ja damals in Israel eben für Jesus entschieden und ich bin zurückgekommen und mir war das gar nicht so bewusst, aber ich saß dann am Montag an meinem Arbeitsplatz und wollte in der Excel-Tabelle was bearbeiten und ich konnte gar nicht. War alles so in meinem Geist und ich so, oh mein Gott, ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren, ich sehe alles so wie verschwommen, das hat alles so pulsiert und so, wow. Und dann, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe gesagt, Heiliger Geist, das geht so nicht, du musst aufhören. Und er hat es leider gemacht, oder gut, in dem Moment, weil ich musste ja arbeiten, aber genau das, ja, aber genau da müssen wir einfach zurück, wirklich, wo wir so erfüllt sind im Heiligen Geist, wo wir wirklich nur noch so pulsieren, wo wir wirklich nur noch so, wo es kribbelt und immer so, wo wir wirklich so unter Strom stehen. Wenn der Zeit war es dann auch so, ich konnte nicht genug kriegen. Ich habe mir die Videos von Glory Life angeguckt. In der Mittagspause saß ich in der Arbeit, habe es mir eingesteckt und musste das alles hören. Und wo ist der nächste Gottesdienst, wo ich hingehen kann? Und wieso ist so wenig los hier und so? Also in Augsburg hatten wir halt nur freitags Gottesdienst und irgendwie. Und da müssen wir wirklich zurück. Da müssen wir zurück in diesen Zug einfach. Ich will mehr. Wo gibt's mehr? Wo finde ich mehr? Gib's mir her. Und da bin ich wirklich auch, ja, da will ich wirklich hin. Und ich habe gerade immer die Predigt vom 11.06. vom Sonntag am Bearbeiten, weil ich schneide ja da immer so kurze Videoclips, suche ich raus. Und da hat es der Pastor erklärt und hat gesagt, ja, wie kriegen wir denn mehr vom Heiligen Geist? Und hat er gesagt, so ja, nicht so, wenn wir einfach sagen, so ja, wir sind eigentlich ganz gut, so wie wir sind. Und ich bin eigentlich ein ganz guter Christ. Und ich gehe dienstags hier in den Intensivabend und dann auf ins Glory-Haus und in die Schule und sonntags auch im Gottesdienst. Und ja, ich mache es eigentlich ganz gut. Sondern nee, er hat gesagt, wir müssen uns wirklich hinsagen, Herr, ich will wirklich mehr von dir. Ich brauche dich so unglaublich mehr. Heiliger Geist, füll mich mehr. Und ja, das können wir gerade jetzt wirklich machen. Wirklich, sagt es wirklich, Heiliger Geist, füll uns wirklich jetzt mehr. Wir wollen wirklich mehr. Wir wollen zurück zu dieser ersten Liebe, zu diesem ersten Gefülltsein von dir und zu dieser ersten Berührung von dir, Heiliger Geist. Ich bitte dich wirklich, füll uns mehr. Füll uns komplett auf, wirklich vom Scheitel bis zur Sohle. Das ist wirklich nichts mehr anderes gibt, dass unsere Gedanken überschwemmt sind, dass wenn wir aufwachen, dass wir unser erster Gedanke Jesus ist. dass wir untertags nichts mehr anderes denken können als Jesus. Oh Jesus. Und dass wirklich alle anderen Sachen rausgeschwemmt werden, alle anderen schlechten Gedanken, alle Sorgen, alle Ängste, weil es ist eh alles in dir, Jesus. Alles ist in dir, alles kommt aus dir und alles, oh, fließt von dir zu uns. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du uns wirklich auffüllst jetzt, dass du uns auffüllst. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du jetzt Füllung gibst, wirklich, dass alles jetzt rausgeschwemmt wird aus den Körpern, aus den Gedanken, aus... Oh, danke, Heiliger Geist, wirklich zurück in diese erste Liebe, in diese erste Begegnung, wo wir mit dir hatten, wo wir wirklich uns dir hingegeben haben, wo wir vielleicht gar nicht wussten, was passiert. Und wir alles gar nicht so gedacht haben. Danke, Heiliger Geist, dass du uns gerade jetzt wirklich neu begegnest und tiefer begegnest. Oh, danke, Heiliger Geist. Und es gibt ja diesen Strom, der vom Thron kommt und da gibt es ja diese Stelle, wo es dann einmal zu den Knöcheln gibt, einmal zu den Knien, einmal zur Hüfte und irgendwo kann er nicht mehr stehen und ich habe das einmal gesehen, der richtige Umgang mit diesem Strom ist eigentlich nur ein einziger und zwar, indem wir wirklich eine Arschbombe reinmachen. dass wir komplett untergehen und dass es uns wirklich, dass dieses Wasser, ja, dass der Heilige Geist uns wirklich durch die Ohren da reinläuft und wirklich, dass wir es im Mund bekommen, durch die Nase läuft, dass wirklich einfach alles, ja, das bitte ich jetzt auch immer, dass ich wirklich nur den Heiligen Geist höre, dass das Wasser mir wirklich komplett in die Ohren läuft und dass nur seine Worte in meinem Ohr sind, nur nichts mehr anderes oder dass ich wirklich komplett unter Wasser bin, einfach so, dass einfach alles nur er mich erfüllt und das ist der richtige Umgang mit diesem Strom, einfach komplett übernommen werden und gar nicht mehr versuchen, irgendwie rumzupaddeln, sondern einfach nur reintauchen und einfach nur untertauchen und sich einfach hingeben. Und ich habe es auch mal so gesehen, wenn wir wirklich tiefer gehen, wenn wir immer tiefer gehen, dann sind ganz unten sind diese kleinen Muschelchen, wo dann, wenn die aufgehen, dann sind da die Paddeln, die wir finden, ganz unten in diesem Strom. Und die finden wir nur, wenn wir einfach tiefer gehen, wenn wir vertrauen, wenn wir einfach reingehen, dann finden wir unten diese Perlchen, die Gott für uns hat. Deswegen wirklich, gebt euch hin, streckt euch aus, tut den ganzen Stolz weg, was für gute Christen wir sind, wie gut wir das immer machen und was tolle Sachen wir eigentlich schon erlebt haben, sondern wirklich so, Herr, ich brauche mehr. Herr, füll mich neu, Herr. Wirklich, ich lege alles weg. Ich lasse alles andere zurück. Jeder Stolz muss gehen, alles. Ja, füll uns komplett neu. Füll uns neu. Oh, danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ich war gar nicht da. Ich hatte gerade ein Bild. Und zwar sah ich mich in Bad Füssingen, in der, ich glaube, Therme 1 war das. Ja, Bad Füssingen hat 3 Thermen und eine davon, die hat so eine Gegenstromanlage. Und ich habe das geliebt, in diese Gegenstromanlage zu gehen. Einfach um zu schwimmen, um zu mir selber zu beweisen, ich kann dagegen anschwimmen, bin ich auch dagegen angeschwommen. Weil das einfach dann auch Spaß macht, wenn man das so bewältigen kann. Aber wenn ich mich treiben lassen wollte, dann habe ich mich reingelegt in diesen Kanal. Ich weiß nicht, der heißt, glaube ich, noch irgendwie anders. Strömungskanal, genau, Strömungskanal. Das habe ich gesehen. Dann habe ich mich so reingelegt, wie die anderen auch. Und dann wirst du rumgewirbelt. Du wirst den ganzen Kanal durchgewirbelt. Und dann kannst du dich drehen oder du kannst nur auf dem Rücken liegen. Aber du wirst durchgewirbelt. Das geht nicht langsam. Das geht schnell. Und zwischendurch musst du dich mal ein bisschen vom Becken abstoßen, damit du nicht bei der nächsten Ecke mit dem Kopf anstößt. Und ich fand das immer so toll. Ich habe das so gerne gemacht. Dieses so ausgeliefert sein dieser Kraft des Wassers, ich meine, das war natürlich angetrieben durch Energie, aber diese Kraft des Wassers so ausgeliefert zu sein und sich einfach so mittreiben zu lassen. Und manchmal hast du andere überrollt. Ja, die waren halt so langsam. Ich meine, da kamen ja immer Düsen. Und Spaß hat's natürlich gemacht, wenn du genau auf diese Düse zugeschwommen bist und dann hat's dich nochmal so richtig weggejagt. Und wenn dann Leute sehr vorsichtig so am Beckenrand geschwommen sind, na ja, dann hast du die halt erwischt. Aber weißt du, also ich fand's toll, ich kam gerade so, als ich war gerade gar nicht anwesend irgendwie. Das war so richtig. Ich habe so richtig gesehen, wie der Heilige Geist uns eigentlich schleudern will. Wie er uns durch dieses Leben transportieren will. Im Schleudergang. Im Schnellgang. Nicht schnell verfahren, das ist was anderes. Im Schnellgang. Wirklich, er lebt in uns. Er ist der dritte Teil der Gottheit. Er lebt in uns. Lass es uns doch endlich mal richtig bewusst sein. Er lebt in mir. Guten Morgen, Heiliger Geist, gibt's ein Buch. Das habe ich lange Zeit rauf und runter gelesen. Das liebe ich immer noch, aber ich habe es schon lange nicht mehr gelesen. Muss ich mal wieder. Weißt du, lass uns morgens anfangen und sagen, Vater, ich danke dir. Du bist da. Jesus, du bist mein Herr. Du bist da. Heiliger Geist, du bist er und du lebst in mir, in der Dreieinigkeit. Und so fange ich meinen Tag an. Das ist so fantastisch, dich in meinem Leben zu haben. Weißt du, und dann beginnt der Tag ganz anders, als wenn du aufstehst und sagst, schon wieder Sonne. Ich habe das so genossen jetzt die letzten Wochen. Urlaub und Sonne. Ach, herrlich. Es war einfach herrlich. Aber weißt du, die Sonne ist nicht nur von außen. Auch wenn es mal wolkig ist, ist die Sonne ja da. Und vor allen Dingen in unseren Herzen. Und das sollten wir nie vergessen. Und das Licht, wir sind das Licht. Wer bestrahlt uns denn? Ich meine, ist es, wenn wir hier in der Welt Nacht haben, ist es dann hell draußen? Nur wenn Vollmond ist. Ansonsten bestrahlt uns die Sonne. Und so ist das mit Gott. Er lebt in uns. In uns ist es hell. Wir sind das Licht, weil er das Licht ist. Weil er aus uns rausstrahlt. Er strahlt aus uns raus. Ja, ich habe heute Morgen, ich lese ja morgens gut meistens irgendwie ein bisschen in der Bibel und manchmal schreibe ich mir einen Text auf, den ich den ganzen Tag immer wieder lese, weil er mich in dem Moment einfach so anspricht. Dann stecke ich ihn mir ein und egal wo ich bin, zwischendurch, manchmal auch an der Kasse, wenn ich lange warten muss, zwischendurch hole ich mir schnell mal den Text raus. Und heute war er Jesaja 1, Vers 19. Wenn ihr mir nur gehorchen wolltet, dann könntet ihr all die guten Dinge genießen, die das Land hervorbringt. Das hat Gott gesagt im Volk Israel. Weißt du, wenn wir uns treiben lassen in diesem Strömungskanal des Heiligen Geistes Gottes, wenn wir uns da treiben lassen, wenn wir an diese Düsen gehen und noch so richtig Power nochmal uns abholen, immer wieder neu, weil es gibt nicht nur eine Düse in dem Kanal, immer wieder neu. Nichts ist uns unmöglich. Er hat es gesagt. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Wir können das Land einnehmen. Und wir werden das Land einnehmen. Aber wir fangen nicht jeden Tag nochmal neu bei Null an. Wenn wir uns füllen, dann sind wir gefüllt. Und dann tun wir höchstens noch was obendrauf. Aber das, was in uns drin ist, auch wenn wir es weiterfließen lassen zu Menschen, das wird ja nicht alle in uns. Es ist einfach ein Fundament und wir füllen immer wieder neu drauf, indem wir uns mit ihm füllen. Gestern bin ich einkaufen gefahren und ich saß im Auto und war schon unterwegs und auf einmal war mir ganz komisch im Magen. Ganz komisch, also nicht so, als ob ich mich krank fühlte, sondern einfach ganz komisch. Und da habe ich gesagt, Vater, was ist denn los? Irgendwas passiert. Ich weiß gar nicht, was los ist. Mir ist so komisch. Lass bitte jetzt die Engel wirklich alle da sein. Und mein Auto sowieso. Und alle, die ich jetzt noch zusätzlich brauche. Ich bin unter deinem Schutz. Du bist mein Vater. Du bist mein Herr. Ich habe alle Engel zur Verfügung, die ich brauche. Schütz mich. Und ich war gar nicht weit gefahren. Auf einmal merke ich, ist ja alles weg. Ist ja alles weg. Der ganze komische Gefühl, ich kann nicht mal sagen, dass es ein Druck war. Es war wie eine Ahnung von einem Unfall oder so. Es war alles weg. Da habe ich gesagt, ist super. Du bist immer da. Selbst wenn es mal irgendwie so, wenn ich den Eindruck habe, jetzt könnte was passieren. Ich brauche dich doch nur anzurufen. Du schickst mir die Engel. Keine Ahnung, was geschehen wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Nur Satan hat keine Chance. Wisst ihr, Satan hat keine Chance an uns. Wenn wir uns darauf verlassen, dass wir geschützt sind, dass wir beschützt sind, dass diese Dreieinigkeit Gottes in uns lebt und wir in ihm geborgen sind, was soll uns passieren? Was soll uns passieren? Uns gehört alles, er sagt es ständig in seinem Wort. Schon im Alten Testament, genauso wie im Neuen Bund. Also ergreifen wir es, stellen uns drauf, lassen uns überhaupt nicht mehr runterbringen. Und wenn da mal sowas vorbeigeflogen kommt, naja, dann machen wir so, damit es kein Nest baut, sondern gleich weiterfliegt. Weil der hat gar nichts an uns zu suchen. Wir gehören Gott und das Tag und Nacht, 24 Stunden, jeden Tag. Und das erkennen wir immer intensiver und immer klarer. Und es wird uns immer bewusster und Angst geht absolut weg. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Im Strom des Heiligen Geistes. Ich hatte zum Schluss noch einen Vers. Und zwar Halleluja. 1. Johannes 4, Vers 4. Da heißt es, ihr seid aus Gott, Kinder. Also sag mal zu deinem Nachbarn, du bist aus Gott. Ihr seid aus Gott, Kinder. Und ihr habt sie überwunden. Er spricht hier von den falschen Propheten in diesem Fall. Ihr habt sie überwunden. Und jetzt kommt's. Weil der, sag mal zu deinem Nachbarn, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Halleluja. Mit anderen Worten, das Wort Gottes sagt dir, dass der in dir ist, immer stärker ist als jeder Widerstand, der von außen gegen dich kommen will. Der, der in dir ist, ist immer stärker, ich sag mal so, als jede Unmöglichkeit, die dir von außen entgegenschreit, sozusagen, in deinem Leben. In dir, leg mal deine Hand so auf deinen Bauch, und also da so dein Innerstes, da ist so da, wo deine Eingeweide sind. Die Bibel sagt ja da, unser Innerstes sind unsere Eingeweide. Im Hebräischen Alten Testament ist hier, ja. Da drin ist der, der größer ist, als alles, was es in dieser Welt an Hindernissen, an Widerständen, an Unmöglichkeiten gibt, die dich irgendwie aufhalten wollen oder die dir irgendwie sagen wollen, das geht nicht oder das ist nicht möglich oder hier kommst du nicht durch oder das schaffst du nicht oder da ist der Widerstand zu groß oder da sind die Umstände zu schlecht oder da ist es zu schwierig oder da geht's nicht. Der, der in dir ist, tu nochmal draufklopfen und sag, der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Also als der Widerstand, als die Unmöglichkeiten. Halleluja. Also das Wort Gottes sagt, Gott sind alle Dinge möglich. Ich meine, das wissen die meisten Menschen, die irgendwie an Gott glauben, sagen, ja, Gott ist Gott, also sind ihm alle Dinge möglich. Aber weißt du, wenn Gott in dir lebt, dann heißt es auch, mit Gott in dir ist auch dir alles möglich. Und das sagt das Wort Gottes auch. Paulus zum Beispiel in Philipper 4 sagt er, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Amen. Jesus sagt Markus 9,23 zu dem Vater von dem epileptischen Jungen, er sagt, dem Glaubenden, bist du ein Glaubender? Ja. Dem Glaubenden, also dir, ist alles möglich, sind alle Dinge möglich, so steht's wörtlich. Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Und jetzt pass auf. Überleg dir oder frag dich einfach mal, wenn es kein Hindernis gäbe, wenn es kein Unmöglich gäbe, was wollte ich dann in meinem Leben erleben? Was wollte ich, dass durch mein Leben hervorkommt? Wenn es kein Unmöglich gäbe, Wenn es keinen Widerstand gibt, wenn egal ist, was dein Verstand sagt, wenn ganz egal ist, was die Umstände sagen, wenn ganz egal ist, aus welcher Ecke ein Unmöglich schreit oder wo dir irgendwas sagt, ja, das hat's noch nie gegeben und in der ganzen Geschichte hat es noch kein Mensch geschafft oder wie auch immer. Wenn es das alles nicht gibt, wenn es kein Unmöglich gibt für dich, wo möchtest du dann hin? Was möchtest du erreichen? Was möchtest du sehen? Frag dich einfach. Weißt du, das ist genau das, was Gott möchte, dass du im Glauben ergreifst. Das ist es, genau. Genau das ist es. Das, wo du sagst, okay, weißt du, den ganzen Tag über siehst du Umstände, den ganzen Tag über siehst du Dinge, die aus der Welt auf dich einströmen, du siehst in den Nachrichten oder im Fernsehen oder irgendwo, oder du hast in der Schule gelernt, das geht und das geht nicht und das ist so und das ist so. Aber weißt du, wenn das alles keine Rolle spielen würde, wenn einfach alles möglich wäre, was möchtest du dann, bevor du diese Erde verlässt, was möchtest du, dass Gott durch dich tut? Was möchtest du erleben? Wo möchtest du hin? Was möchtest du sehen? Was möchtest du erreichen? Kannst mal kurz überlegen. Kannst mal kurz in dich reinhören. Also das ist das, was Gott durch dich tun will. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Und dieser Größere möchte, dass du ihn rauslässt. Und es bedeutet, dass du dich tatsächlich im Glauben darauf stellst, dass du genau das erleben wirst, sehen wirst und dass du im Glauben darauf zugehst, dass genau das in deinem Leben zustande kommt, was tief in deinem Inneren du wirklich willst. Und zwar unabhängig davon, ob es sehr gut möglich erscheint im Sichtbaren, weniger leicht möglich erscheint, unmöglich erscheint, völlig egal. Also so sollten wir denken. Amen. Ja, Irina hat am Anfang diesen Vers gelesen, den hatte ich heute auch schon, Jesaja 54, Vers 2 bis 3, ja, wo es heißt, mache deine Zeltdecken weit, spanne deine Seile aus. Mit anderen Worten, denke groß. Oder man könnte so sagen, denke größer, als du bisher gedacht hast. Oder, wenn du es mit 1. Johannes 4, 4 verbindest, denke so groß in Bezug auf dein Leben und die Möglichkeiten in deinem Leben, wie wenn es kein Unmöglich gäbe. Wie wenn es da draußen nichts gäbe, das stärker ist, als der, der in dir ist. Weil das ist die Wahrheit. Da draußen gibt es nichts und niemand, der oder das stärker ist als der, der in dir ist. Also wie weit sollst du deine Zeltpflöcke stecken im Glauben? Was sollst du im Glauben erstreben? Worauf sollst du im Glauben zugehen? Genau darauf, was sich in deinem Innersten bewegen würde, wenn du das Wort unmöglich aus deinem Wortschatz streichst. Kannst du sehen? Dem Glaubenden ist alles möglich. Alle Dinge sind möglich. Die Frage ist, welche Dinge willst du erleben? Also wir neigen dazu, uns unsere Zeltpflöcke eng machen zu lassen. Wir neigen dazu, uns vom Denken der Welt prägen zu lassen. Von dem Fürs und von den Widers und von den Möglichkeiten und von den Unmöglichkeiten und von den Schwierigkeiten und von den Umständen und so weiter und von dem, was uns einfach normal erscheint oder machbar erscheint oder was auch immer. Wir neigen uns davon prägen zu lassen und Gott sagt, hey, tu es alles weg. Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Welche Dinge willst du erreichen? Wo willst du hin? Kannst du nochmal reinhören? Und dann, wenn du gehört hast, dann sagst du, danke Jesus, ich nehme es, ich stelle mich drauf. Halleluja, ich lasse mich nicht mehr davon abbringen. Ich gehe darauf zu. Ich bin von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Ich lasse nicht locker. Ich sage, jawohl, es mag alles dagegen sprechen, vielleicht im Moment. Aber ich sage, hey, gegen alle Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, ich stecke meine Zeltpflöcke genauso weit, wie es sich da drin bewegt. Und ich sage, mit nichts weniger gebe ich mich zufrieden. Halleluja. Wer von euch hat etwas gesehen oder empfunden, gerade jetzt innen drin. Und wo Gott dir etwas gezeigt hat oder wo du weißt, weißt du, es kann auch sein, dass Gott Dinge reaktiviert übrigens in dir. Es kann sein, weißt du, er hat dir Dinge, vielleicht zeigt er dir jetzt neue Dinge in dem Moment, wo ich das sage. Vielleicht ist es aber einfach so, dass es Dinge gibt, die er dir schon lange gesagt hat, aber du hast dich wieder einengen lassen. Du hast sie dir wieder nehmen lassen. Du hast dir wieder sagen lassen, ah, wahrscheinlich, das wird vielleicht doch nie was werden. Und vielleicht ist es doch ein bisschen zu schwierig, vielleicht doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Und durch ihn nimmst du das Land ein. Also mache deine Zeltpflöcke weit, stecke sie weit, spanne deine Seile aus, spare nicht, verlängere die Seile. Wie heißt es weiter? Denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten. Und deine Nachkommen werden die verödeten Städte besiedeln und das Land einnehmen. Amen. Alles, was von dir ausgeht, mit anderen Worten. Deine Nachkommen stehen für alles, was von dir ausgeht. Alles, was von dir ausgeht, ist Landeinnahme. Wow. Alles, was von dir ausgeht, ist, jawohl, jeder Ort, auf den meine Füße treten, es ist eingenommenes Land. Halleluja. Unmöglich gibt es nicht. Hallo, auch hier über Livestream. Unmöglich gibt es nicht. Streich es aus deinem Wortschatz. Das ist kein Wort für einen Christen. Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Alle heißt alle minus nichts. Das heißt, wie viele Dinge bleiben dann noch für unmöglich übrig? Keine. Wenn alle möglich sind, dann bleibt was hier möglich und hier hast du unmöglich. Wenn alles da ist, was bleibt dann noch für unmöglich übrig? Nichts. Nichts. Also die Frage ist einfach nur, was willst du? Wo willst du hin? Ja, alles. Das ist jetzt auch wieder sehr allgemein, weil der Punkt ist ja der, dass du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch und alles ist für uns alle. Jeder hat seinen Teil. Verstehst du? Wir können ja nicht alle alles machen. Deswegen ist wichtig, was sich in dir bewegt, in deinem Herzen. Aber da spielt es keine Rolle, ob es irgendein Unmöglich dem entgegenstehend gibt, ob es irgendeine Stimme gibt, die dir sagt, geht nicht, wird nicht, kannst du vergessen. Vollkommen uninteressant. Sondern das, was sich in dir bewegt, das kannst du erreichen, das wirst du erreichen, wenn du dich einfach im Glauben drauf stellst. Halleluja. Oh Vater, ich bete für jeden Einzelnen heute Abend hier und auch über jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut, Herr. Ich bete, Herr, dass du unsere Zeltpflöcke hilfst, weit zu stecken, Herr. Ich setze wirklich diesen Geist des Glaubens frei in jedem Einzelnen von uns, Herr. Ich setze diesen Geist der Entschiedenheit frei, diesen Geist, Herr, der kein Unmöglich kennt, der sich für den Unmöglich kein Begriff ist. Halleluja, der sich einfach von Unmöglich nicht abschrecken lässt, der sich auch nicht überlegen lässt oder sich überlegt, ja, wie ist es möglich und wann ist es möglich und so weiter, der diese Gedanken gar nicht kennt, sondern der sagt, okay, es bewegt sich in mir, ich will es sehen, also gehe ich darauf zu, also glaube ich dafür, größer ist der, der in mir ist, als der, der es verhindern will. Halleluja. Also gehe ich darauf zu in Jesu Namen. Also was auch immer es ist. Und Gott zeigt dir Dinge und Gott zeigt dir auch Dinge, die du zuschaust über das Video. Er zeigt dir Dinge, die er in dein Herz gelegt hat. Und vielleicht erscheinen sie deinem natürlichen Menschen zu groß, zu in einer Stelle heißt es in der Bibel zu wunderbar, ja, also zu wie auch immer. Verstehst du? Weißt du, wenn da ein Wollen in dir ist, das Wort Gottes sagt auch, er bewirkt in dir das Wollen und das Vollbringen. Halleluja. Das heißt, geh nach dem, was sich in dir bewegt. Lass dir den Raum nicht einengen von den Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, die um dich herumgestellt sind, sondern sag, jawohl, das hat er mir gezeigt. Und dann gehe ich darauf zu und dann ergreife ich das. Halleluja. Sag einfach mal, ich ergreife, was Gott mir gezeigt hat. Und ich denke groß. Ich denke eher noch ein bisschen größer. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Gemäß dem, was sich in meinem Herzen bewegt, gehe ich vorwärts. Ergreife ich die Verheißung Gottes. bleibe ich stehen und nehme mein Land ein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Also Gott hat unterschiedliche Visionen, Gott hat unterschiedliche Berufungen, Gott hat unterschiedliche Bereiche für jeden Einzelnen von uns. Ich kann dich nur ermutigen, nimm deinen Platz ein. Ja, lass dich nicht beirren, lass dich nicht rausbringen. Wenn es enger wird, dann mach so. Verstehst du? Geistlich gesprochen. Wenn es um dich herum enger wird, dann mach so. Zeltpflöcke und so weiter. Verheißungen eingestellt. Halleluja. Draufstellen. Größeres, der in mir ist, als der in der Welt ist. Und nimm dein Land ein. Amen. Und du wirst sehen, Gott ist real. Halleluja. Er ist Gott. Und er lebt tatsächlich in dir drin. Preist den Herrn und am Ende sagst du, wow, wie hat er das jetzt wieder gemacht? Also, die Sache ist die, und das haben wir auch schon gehört heute Abend, die Sache ist die, Gott macht nicht Dinge einfach nur im luftleeren Raum. Er wirft nicht einfach nur Dinge auf dich herunter, sondern er will immer, dass du mit ihm zusammenarbeitest. Du musst ihm Raum machen. Ja? Du musst diese Begrenzungen in deinem Denken dir sprengen lassen. Du musst sie weglassen und du musst sagen, jawohl, das will ich und darauf gehe ich zu. Und dann arbeitet er mit dir und dann wird es zustande kommen. Halleluja. Und dann wird sich der Traum Gottes in deinem Leben und für dein Leben, der auch dein tiefster, innerster Traum ist, erfüllen. Weil Gott hat dich ja geschaffen in einer bestimmten Art und Weise für einen Traum. Ja? Und dieser Traum ist nicht nur für ihn ein Traum, sondern er ist auch für dich ein Traum. Es ist nicht nur so, dass am Ende Gott sagt, wow, war das toll, sondern du wirst es auch sagen, weil er hat dich so gemacht. Verstehst du? Da haben auch manchmal Christen falsche Vorstellungen, die denken immer, ja, Gott will immer das für mein Leben, was ich überhaupt nicht will. Nein, er will dein Wollen mit seinem Wollen zu eins machen. Und er will, dass, ja, er arbeitet mit deinem Willen, mit deinem Wollen zusammen, damit das hervorkommt, was er letztendlich auch will. Er hat es in dich reingelegt, er hat dich so geschaffen, verstehst du? Er hat es tief in dich reingelegt, wofür du bestimmt bist. Und ich sage dir, gib dich mit nichts weniger zufrieden. Sage, ich werde 100% meiner Bestimmung erfüllen. Ich werde gemäß dem Vollmaß der Berufung Gottes für mein Leben leben. So wichtig, gemäß dem Vollmaß. Ich werde mich nicht mit 80% zufrieden geben, nicht mit 90%, nicht mit 98% und nicht mit 99,785%, sondern nur mit 100%. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Also, so gehen wir vorwärts. Glory. Yes. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Okay, wer hat gerade eben, als ich gesprochen habe, einfach mehr Klarheit in Bezug auf den Traum Gottes für sein Leben bekommen, beziehungsweise wieder neu ergriffen, was Gott dir eigentlich gezeigt hat, in irgendeiner Form. Okay, also so gut wie alle, fast alle. Halleluja. Okay, pass auf, jetzt, wenn wir jetzt die Sammlung einnehmen, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, säe ein Saatkorn ganz bewusst, weißt du, auch in diesen Traum hinein. Sag ganz bewusst, ich säe dieses Saatkorn, das ich jetzt säe, wirklich als eine Bestätigung, dass ich Gott glaube, dass er diesen Traum und dass er meinen Glauben als ein Saatkorn verwendet, um diese Ernte hervorzubringen. Weil es ist tatsächlich so, wenn du, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Wenn du etwas von deinen Finanzen, was dein Leben ja ausmacht und was du zum Leben brauchst, wenn du davon etwas gebrauchst, um daraus ein Saatkorn zu machen, dann ist es so, wie wenn du es sozusagen versiegelst, bekräftigst und sagst, jawohl, okay, darauf gehe ich wirklich zu. Das glaube ich, dafür stehe ich und dafür sähe ich dieses Saatkorn. Halleluja. Und das wollen wir jetzt tun. Hast du Gelegenheit, wenn du hier live vor Ort bist, kannst du wie immer eine Verpflichtungserklärung dafür nutzen, die unter deinem Stuhl ist. Oder du kannst es in bar machen. Aber einfach säe ein Saatkorn hin in Richtung auf den Traum Gottes für dein Leben. Weil er hat dir diesen Traum gegeben und er bewirkt in dir das Wollen und das Vollbringen. Und du versiegelst es, indem du sagst, jawohl Herr, ich glaube dir, ich säe da hinein. Weil es gibt unterschiedliche Arten, wie du auf deinen Traum hin säst. Auch indem du Schritte gehst, indem du betest, indem du die Vision am Brennen hältst, säst du Samen. Und genauso auch, indem du Finanzen gibst. säst du Samen in Richtung deines Traumes und deiner Berufung. Halleluja. Also, tu, was er dir gezeigt hat. Wir geben hier vor Ort die Eimer durch. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden die Infos eingeblendet. Du kannst überweisen, du kannst per PayPal geben, du kannst per Kreditkarte geben. Halleluja.